Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht und unser Thema heißt Berufe rund um den Tod. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr Berufe ausübt, die in direkter oder indirekter Weise mit dem Tod zu tun haben. Das kann die Krankenschwester sein, das kann ein Mitarbeiter aus einem Hospiz sein, es kann der Pathologe sein, ein Polizist, vielleicht jemand aus einem Beerdigungsinstitut. Es gibt sehr viele Beispiele. Wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, Anruferin heute Nacht ist die Barbara. Barbara ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Barbara. Du hast mit dem Tod beruflich zu tun. So ist es. Was machst du? Ich bin Hebamme. Du bist Hebamme? Genau. Wenn man das hört, dann denkt man ja eigentlich nicht sofort an den Tod. Nee, da denkt man eigentlich ans Leben, gerade an den Anfang des Lebens. So ist es auch. Ich bin gerade im Nachtdienst und wir hatten auch schon zwei Kinder und die waren Gott sei Dank auch quietschfidel. Ja. Inwiefern hast du denn dennoch überlegt oder was war die Motivation, dass du dich heute hier bei mir meldest zu dem Thema? Ja, es ist halt immer noch so, dass hin und wieder, ich sage extra hin und wieder, weil es nicht so häufig vorkommt, Gott sei Dank, dass Kinder tot geboren werden. Und darüber wird in der Gesellschaft eigentlich nur sehr wenig oder sehr selten gesprochen. Mhm. Obwohl die Eltern darunter natürlich genauso leiden, als wenn ihr Kind mit einem Jahr, sag ich mal, verstirbt. Mhm. Sind das Todgeburten, von denen man vorher schon wusste, also dass man damit gerechnet hat, dass das Kind tot ist? Oder seid ihr dann alle überrascht, die ihr an dem Nein. Geburtsvorgang beteiligt seid? Nein. Also, dass Kinder unter der Geburt versterben, das gibt es heute eigentlich so gut wie nicht mehr. Mhm. Also die Kinder sind vorher schon verstorben im Mutterleib? Genau. Und weiß man das dann vorher bei einer Voruntersuchung? Das ist unterschiedlich. Also es kommt halt vor, dass Mütter in den Kreißsaal kommen mit Wehen und glauben einfach nur, die Geburt geht los und wir stellen dann fest, dass das Kind tot ist. Mhm. Wobei wir dann nicht sagen können, natürlich erstmal wie lange schon. Mhm. Oder es kommt auch vor, dass Frauen zur Routineuntersuchung gehen. Mhm. Und es da festgestellt wird, dass das Kind nicht mehr lebt. Mhm. Das ist natürlich dann ein noch besonderer Fall. Ihr leitet die Geburt ein und ihr wisst hundertprozentig, das Kind ist tot. So ist es. In dem anderen Fall seid ihr dann ja auch überrascht. Nein. Also ja klar, wir sind natürlich überrascht davon, dass wir keine Herztöne finden. Mhm. Mhm. Aber wir sind nicht jetzt, sag ich mal, bei der Geburt überrascht, sondern erst vorher, schon vorher. Mhm. Ne? Mhm. Und es ist halt... Ja, letzte Woche hatten wir so einen Fall, dass also eine Frau zur Vorgesorgeuntersuchung ging, ganz normal, und dort der Tod des Kindes festgestellt wurde. Mhm. Sie kam dann zu uns in die Klinik, wir haben das eingeleitet. Die meisten denken ja, da macht man sofort einen Kaiserschnitt, was man nicht macht. Weil man der Frau das Operationsrisiko, was es natürlich ist, ein Kaiserschnitt eine Routineoperation, aber er birgt natürlich dennoch Risiken für die Mutter, wie jede Operation. Mhm. Und die will man der Mutter natürlich nicht zumuten. Ja, das heißt, es wird eine ganz normale Geburt eingeleitet. Ganz genau. Wie genau macht man das? Ja, man gibt den Frauen einfach Medikamente, die Wehen auslösen. Mhm. Das mhm. man auch macht, zum Beispiel, wenn eine Frau über Termin ist, sagen wir, 10 Tage und das Kind kommt nicht, dann wird man auch irgendwann die Geburt einleiten. Mhm. Man verabreicht dieselben Mittel, wird allerdings nur viel großzügiger mit Schmerzmitteln umgehen. Mhm. Wird den Frauen auch sehr zügig eine Regionalanästhesie machen, das ist diese rückenmarksnahe Betäubung, dass man so ab vom Nabel abwärts weniger Schmerzen oder fast keine Schmerzen mehr empfindet. Mhm. Lass uns mal bei diesem Beispiel bleiben. Also die Frau war vorher informiert, weiß, dass ihr Kind verstorben ist im Mutterleib. Ihr wisst es und nun findet diese Geburt statt. Ich könnte mir vorstellen, dass das in dem Kreißsaal eine sehr beklemmende Atmosphäre ist in solchen Fällen. Das stimmt. Es kommt schon allein dadurch zustande, dass wenn du eine ganz normale Geburt betreust, du permanent das CTG hörst. Das sind die kindlichen Herztöne, die halt immer so einen Doppelschlag machen. Bubum, bubum, bubum. Das hörst du die ganze Zeit während der Geburt. Mhm. Betreust du Eltern, die ein totes Kind erwarten, hörst du natürlich nichts. Es ist wirklich Totenstille im Saal. Mhm. Und das ist unheimlich belastend. Und die Mutter ist ja bei Bewusstsein, ne? Die kriegt das ja alles mit. Was passiert denn in diesem Moment, wenn das tote Kind draußen ist? Wie geht das dann? Sagen die Mütter, ich möchte es sofort sehen? Oder was sagt ihr zu den Müttern? Also ich persönlich spreche es vorher schon mal an. Mhm. Ich versuche auch die Eltern, die sagen, oft sagen die Eltern erstmal, ich will es auf keinen Fall sehen. Mhm. Dann versuche ich die schon dahin zu kriegen, dass sie sich ihr Kind angucken. Mhm. Denn in der Regel sehen die Kinder ganz süß aus, einfach als wenn sie schlafen. Mhm. Und die Eltern träumen vielleicht später von irgendwelchen Kindern, die ich weiß nicht wie ausgesehen haben. Und es ist wichtig, das ist eine Form von Abschied schon. Gibt es denn auch Eltern oder Mütter, die ganz kategorisch sagen, nein, ich möchte es nicht sehen, auch wenn Sie das jetzt mir empfehlen, ich möchte es nicht sehen? Das gibt es. Das gibt es. Aber das ist sehr selten. Ja. Dennoch gehen wir hin nach der Geburt, machen Polaroid-Fotos, mhm. machen Fußabdrücke von den Kindern, schneiden eine Haarlocke ab oder so, kleben die. Fußabdrücke? So warum Fußabdrücke? Ja, ein Fußabdruck mit einem Stempelkissen, damit die Eltern einfach eine Erinnerung haben an dieses Kind, was ja für die Umwelt absolut nicht real ist, weil die hat es nie gesehen. Mhm. Also alle Tanten, Onkel, Nachbarn haben dieses Kind nie gesehen. Und du sagst, dass in der Regel ein totgeborenes Kind schön aussieht, hübsch aussieht. Ja. Wie schlafend aussieht. Ganz genau. Es ist nicht verzerrt oder... Nein, überhaupt nicht. Alles. Wie lange kann eigentlich eine Frau ein totes Kind mit sich herumtragen? Das ist egal, das dauert ja manchmal, wenn man die Geburt einleitet, kann es ja auch mal 2 oder 3 Tage dauern. Mhm. Und es ist jetzt also nicht, dass irgendwelches, sag ich jetzt mal, wie man vielleicht als Laie denkt, Leichengift in den mütterlichen Kreislauf kommt oder so irgendwie. Ja, nee, mein Gedanke war auch noch, wann setzt die Verwesung ein des Kindes? Die setzt nicht ein. Die setzt das Kind ein. Befindet sich ja in der Fruchtblase und schwimmt im Fruchtwasser. Mhm. Somit verwest es nicht. Mhm. Was passiert dann mit diesen Kindern, die totgeboren wurden? Was macht ihr damit? Ja, wir lassen den Eltern ganz viel Zeit mit den Kindern auf jeden Fall, sich zu verabschieden. Wenn sie es wollen. Was manchmal auch 2, 3, 4 Stunden dauern kann. Mhm. Wenn sie das möchten. In einem separaten Raum dann irgendwie. Genau. Mhm. Und dann? Wir waschen das Kind, wir ziehen es an, ganz normal, dass es einen Strampler hat und... Mhm. Dann bleibt das Kind noch eine ganze Zeit bei uns im Kreißsaal, so dass die Eltern das Gefühl haben, das Kind ist bei uns gut aufgehoben und sie können auch in 2, 3, 4 Stunden nochmal nach ihrem Kind gucken. Mhm. In der Regel werden diese Kinder beerdigt, das ist auch der Wunsch der Eltern. Mhm. Und werden die nochmal medizinisch untersucht, warum nur der Tod eingetreten ist? Das können die Eltern entscheiden. Ah, das ist also nur in Fällen, wo jetzt, sag ich mal, beim plötzlichen Kindstod, wenn das Kind gelebt hat. Okay, das ist ein anderes Thema, ja. Kann es sein, dass die Staatsanwalt sagt, das ist ein unnatürlicher Kindstod, das wissen wir nicht, das wird auf jeden Fall obduziert. Mhm. Aber in unserem Falle ist ja immer, oder fast, also ja, ist eigentlich immer eine Fremdeinwirkung von außen auszuschließen. Insofern haben die Eltern die Möglichkeit, sich da zu entscheiden, ob sie das möchten oder nicht. Also ich fand interessant gerade, das wusste ich noch nicht, dass du gesagt hast, dass es heute eigentlich überhaupt nicht mehr vorkommt, dass ein Kind durch den Geburtsvorgang stirbt oder während des Geburtsvorgangs. Das jedenfalls nicht, ohne dass irgendwas anderes, sag ich jetzt mal, es kann natürlich sein, dass im Nachhinein rauskommt, dass wenn es passiert, dass das Kind irgendeine Erkrankung hat oder so. Gut, das oder aber dadurch, dass du die ganze Zeit dass die Herztöne des Kindes aufschreibst, würdest du dann natürlich schnell den Notkaiserschnitt machen und somit natürlich das Leben des Kindes retten. Wie viele Kinder, Barbara, hast du auf die Welt gebracht schon? Weißt du? Sicher über 1000. Über 1000. Über 1000 Kinder. Wie viele tote Kinder waren dabei? Wie viele Totgeburten? Ich würde schätzen, so um die 50. Mhm. Hat man, ich könnte mir vorstellen, gerade in deinem Beruf, der eigentlich doch sehr, sehr lebensorientiert ist, dass man danach auch nach einer gewissen Routine sehr traurig nach Hause geht, oder? Genau, also man hat keine Routine, das ist es. Letzte Woche, als dieses Kind bei uns tot zur Welt kam, sind meine Kollegin und ich, die wir halt die Geburt begleitet haben, anschließend noch in eine Kneipe gegangen und mussten Abstand haben, weil wir den halben Abend mit den Eltern geheult haben. Mhm. Also das wird Gott sei Dank nicht Routine. Und ich glaube, wenn man da nicht mehr traurig ist, wenn ein neugeborenes Kind, weil es so sinnlos ist, weißt du, also du hast nicht, wenn eine Oma stirbt von 85, dann sagst du dir, gut, die hat ihr Leben gelebt. Aber dieses neugeborene Kind, was von allen so erwartet wird und wo sich jeder so drauf freut, das ist so sinnlos. Mhm. Und also wenn ich dafür keine Tränen mehr habe und mich das nicht mehr berührt, dann höre ich auf zu arbeiten. Mhm. Also das ist auf jeden Fall immer schlimm und es gibt keinen von uns, der da nicht mitholt. Ja. Das ist so. Barbara, ich danke dir für deinen Anruf. Gerne. Und wünsche dir bei deiner Arbeit und deinen Kollegen alles Gute und viel Erfolg. Ja, das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Und mach weiter so. Danke sehr, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich muss meiner Regie mal eben sagen, dass ich diese Leitung nicht getrennt kriege. Ich bitte das euch zu tun. Also unser Thema heute Nacht heißt Berufe rund um den Tod. Und ich möchte gerne mit euch reden, die in irgendeiner Weise direkt oder indirekt mit dem Tod beruflich zu tun haben oder in Kontakt kommen mit dem Beruf. Das kann aus dem medizinischen Bereich sein, das kann aber auch aus dem Pflegebereich sein, das kann ein Polizist sein, das kann eben aber auch ein Bestatter sein. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Christian ist jetzt dran und Christian ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Christian. Was machst du vom Beruf? Um es provokant zu sagen, ich verkaufe Bilder von toten Leuten bei Verkehrsunfällen, Feuern und so weiter. Ah, du bist... Um es aber auf den Punkt zu bringen, ja? Ich bin Reporter oder beziehungsweise Bildjournalist. Mhm. Wohin verkaufst du das? Das Ganze geht über eine Agentur, über eine Fernsehnachrichtenagentur, mhm, und diese wiederum gibt das an alle Fernsehsender in Deutschland und wenn es auch sein sollte, wenn es ein großes Thema ist, natürlich dann auch weltweit weiter. Also, ich war gerade ein bisschen unsicher, ist es jetzt ein Journalist, ein Bildjournalist oder ist es jemand, der für die Polizei beispielsweise Dokumentationen macht, die man dann nicht veröffentlicht? Aber nur habe ich es verstanden, wie du es machst und was du machst. Das heißt, du gehst mit einer Kamera, du bist mit einer Fernsehkamera unterwegs, oder? Ja. Mit einer Fernsehkamera, man bekommt einen Anruf, dass irgendwo was passiert ist, oder bekommt anderweitig Informationen. Man fährt zu diesem Ereignis hin, sei es, dass es ein Unfall, ein Feuer oder manchmal auch irgendwas, dass eine Vermisstensuche ist, dass man sagt, okay, hier wird was gesucht, die entführten Kinder und die verschwundenen Kinder sind uns alle noch bewusst. Heute ist jetzt gerade das Urteil gesprochen worden in diesem Fall. Ja. Und da weiß man am Anfang auch nicht, was einen erwartet. Und dann kommt man an und dann gibt es Situationen, wo in einem Fahrzeug, das vielleicht an einem Baum gelandet ist, der Notarzt noch oder die Feuerwehr bemüht ist, diesen Menschen, diesen Fahrer aus dem Fahrzeug herauszubekommen. Man kämpft, man sieht also durch die Kamera, wie das Leben versucht wird, noch zu retten. Dann gibt es die Situation, dass vielleicht gar nichts mehr machbar ist. Das wird man sehr schnell, dass dann also auch die Motivation von dem Notarzt nachlässt. Dann gibt es die Situation, dass man sieht, wie eine Person nach rausgeholt wird, auf die Trage gelegt wird, in den Rettungswagen geschoben wird, dort weiter an der Person, will nicht sagen hantiert, aber es wird noch probiert, diese Person noch wieder ins Leben zurückzurufen, zurückzuholen durch medizinische Maßnahmen. Das heißt, du bist ständig konfrontiert mit größtem und schlimmstem Unglück und Leid. Du hast wahrscheinlich schon Unmengen von Leichen gesehen oder von sterbenden Menschen gesehen. Unmengen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es sind schon einige, ja. Wie viele Jahre machst du diesen Job schon? Ich beschäftige mich mit dieser Materie seit ungefähr 15 Jahren. Jetzt aber so ganz intensiv, jetzt seit 4-5 Jahren. Das heißt, also nochmal, wenn wir im Fernsehen Bilder sehen von einem schweren Unglück, beispielsweise damals in Eschede, im Fernsehen, egal auf welchem Sender, das könnte sein, dass du vor Ort warst und das gefilmt hast. Ja, Eschede zum Beispiel ist ein Beispiel, da bin ich gewesen, ja. Ich glaube, dass man da ganz schnell so auch in eine moralische Diskussion kommt. Genau. Die ist nämlich die Frage, wann darf ich draufhalten und was darf ich zeigen? Wie hast du das für dich gelöst? Also, ich habe es für mich insofern gelöst, dass ich sage, ich habe diesen Tod dieses Menschen oder dieses Unglück nicht zu verantworten. Ich bin da, um dieses zu dokumentieren. Deswegen bin ich Journalist. Ich für mich selber komme ins Zweifeln, wenn es sich um Kinder handelt. Warum? Es ist irgendwie was anderes, wenn man einen Jungen oder ein Mädchen hat. Es ist halt ein Kind. Ein Kind ist immer was anderes, wenn es stirbt, als was eben auch die Hebamme sagte, als wenn eine Oma stirbt. Gut, oder? Aber so generell sehe ich den Unterschied nicht. Ich sehe, ein Mensch ist Mensch und wenn ein sterbender Mensch gefilmt wird, ist das, glaube ich, schon ein ganz besonderer Vorgang. Und der Mensch, der stirbt, kann dem ja nicht zustimmen. Der kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt in meinem Sterbevorgang oder sogar als Toter gefilmt werden. Das ist richtig, ja. Und da setzt, glaube ich, die Schwierigkeiten und auch die Kritik an, die sehr viele Bildjournalisten oder auch Privatsender bisweilen abbekommen, dass man sagt, muss man denn das nun auch noch zeigen? Ja. Es ist doch schlimm genug, wenn wir die ineinander gefahrenen Autos sehen. Ich muss doch nun auch nicht noch die sterbenden Menschen sehen. Ja, das ist natürlich das, womit wir uns tagtäglich auch auf der Straße... Aber letztendlich verdienst du ja dein Geld damit. Ich könnte mir vorstellen, je mehr du draufhältst, desto besser kriegst du es auch los, oder? Nein, das ist der Irrglaube, der existiert. Es werden alle Bilder gemacht. Zum Teil... Wenn man also eine Profikamera hat, es gibt nur Schwarz-Weiß-Sucher. Es gibt keine Profikamera mit einem Farbsucher. Das heißt, man kann zum Beispiel nicht Blut im Sucher erkennen. Das geht einfach nicht. Man sieht auch zum Teil die Person nicht. Man filmt durch Beine hindurch, man hat die Feuerwehrleute von hinten, man hat den Notarzt. Man sieht hinterher, wenn man sich dieses Material erst auf einem Monitor anschaut, bei der Auswertung, beim Zusammenschneiden, erst, was man wirklich hinterher drauf hat, auch wirklich dann nachher vielleicht einen Arm plötzlich irgendwo quer liegt. Aber gut, du siehst doch, während du deine Arbeit machst, siehst du doch, ob du da ein Gesicht nun gerade filmst oder ob du kein Gesicht filmst. Wenn ich es close nehme, das heißt, wenn ich es in einer Nahaufnahme habe, das ist richtig, ja. Wenn ich aber in einer, ich sag mal, halbtotalen bin, das heißt, wo ich nicht ganz dicht drauf gehe, dann kann es schon mal sein, dass da ein Massen durchhängt, die du einfach im Suchhandel gar nicht siehst. Was war das Schlimmste, was du bisher in dieser deiner Tätigkeit als Bildjournalist gesehen hast, miterlebt hast? Das ist eigentlich gleich am Anfang gewesen, vor rund 10 Jahren. Ich kriege einen Anruf, es ist ein schwerer Unfall passiert, auf einem Samstagabend. Mhm. Es ist ein 18-Jähriger, hatte am Freitag seinen Führerschein bekommen, ist am Samstag mit dem Mercedes von seinem Vater los, hatte 2 Freunde dabei, überhöhte Geschwindigkeit, kommt in den Graben, prallt gegen Baum, Fahrzeug zurück auf die Straße, sein Beifahrer wird das Rückgrat gebrochen, inklusive der Rückenlehne, liegt noch im Auto. Sein Freund, der hinten saß, ist durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert worden, Beifahrer und der auf der Rückbank tot. Und der Fahrer, der 18-Jährige, steigt aus und weiß gar nicht, was passiert ist. Da sagt man schon, huch, Mensch, das ist ja eigentlich schon ganz schön schlimm. Ein Tag später haben wir, und das ist das, wo ich dann wieder auf die Kinder komme, ist ein Mord passiert in einer norddeutschen Großstadt, wo ein 6-Jähriger im Treppenhaus von einem 14-Jährigen den Kopf zertreten bekommen hat. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr passendes Beispiel. Wie weit, was hast du da gefilmt? Hast du diesen zertretenen Kopf gefilmt? Nein, zu dem Zeitpunkt habe ich noch Fotos gemacht. Man würde so ein, das, sowas würde man auch nicht filmen. Das würde man außen vor lassen. Man würde da... Aber du bist damit privat ja konfrontiert, ne? Du siehst es ja, auch wenn du nicht drauf drückst oder wenn du es nicht filmst. Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch das Schwierige oder Schlimme an dieser Arbeit. Genauso wie man, als wenn man im Krankenhaus arbeitet. Wie gehst du damit um, dass du seit so vielen Jahren so viel Elend siehst und so viel Leid? Ich kann das sehr gut trennen. Ich kann, also ich habe keine Trauer, wenn ich diese Menschen sehe auf der Straße, die mir im Beruf begegnen. Hingegen ich aber immer noch Trauer habe, wenn im Bekannten- oder im Freundeskreis jemand stirbt. Aber gehen dir diese Bilder nicht oftmals auch privat nach, wenn du den ganzen Tag unterwegs warst und so schlimme Dinge gesehen hast? Man spricht viel mit Freunden drüber, beziehungsweise nicht mit Freunden, sondern mit Kollegen. Man versucht, diese Bilder, indem man sie dann hinterher nochmal gesehen hat, da sagt man, Mensch, was für ein schlimmer Unfall. Da hat wirklich keine Chance da gehabt, rauszukommen. Da hat die Feuerwehr alles getan, der Notarzt war schnell da. Also man versucht das da nochmal so zu verarbeiten. Aber du warst da ja so viel passiert, da du auch am nächsten Tag oder vielleicht auch schon in der nächsten Stunde, das heißt, es kann sein, dass ich in 10 Minuten hier aufspringe und wieder irgendwo hinfahre. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Leid Routine wird, ne? Mit dem man konfrontiert ist. Ja, das denke ich mal, kann man so sagen. Das ist. Hat sich dein Denken über Tod oder vielleicht auch durch Tod durch Unfall oder generell dein Denken über deinen Tod verändert durch diese Konfrontation? Nein, überhaupt nicht. Nein. Du sagtest gerade, dass du in Eschede auch dabei warst. Da stellen wir uns ja alle nur wirklich das absolute Grauen vor. Hast du auch direkt das gesehen, was mit Menschen passiert ist da? Ja, eingeklemmte Menschen in den Waggons, die auf den Gleiskörpern lagen, wie sie rausgeholt worden sind. Aber das ist, du stehst also immer noch hinter der Feuerwehr, hinter den Helfern, hinter den Notärzten, hinter den Rettungsteams. Und die sind so eine Art Mauer. Freust du dich auf deinen Job, wenn du so aus dem Urlaub kommst und sagst, es geht's wieder los? Freust du dich darauf? Wenn man das, wenn du das so, es sind ja nicht nur diese Unfälle. Es gibt auch Themen, da gehst du ins Zoo und filmst Eisbären, wie sie am Baden sind, weil draußen es brütend heiß ist. Achso, ich habe aber gerade so verstanden, dass du hauptsächlich schon so diese Katastrophengeschichten machst. Und die, ja, also das ist natürlich das Hauptgeschäft. Aber es gibt natürlich auch schöne Sachen dazwischen. Und wenn ich das also zu sehr an mich ranlassen würde, denke ich mal, würde ich diesen Job nicht mal machen. Willst du es noch länger machen? Du bist 32 Jahre jetzt alt. Ist das ein Job, wo du sagst, den mache ich, bis ich 50 bin oder so? Also oder kann man das gar nicht? Doch, kann man. Kann es man. Gibt genügend Kollegen, die 50 und älter sind, die auch zum Teil noch auf der Straße sind, die halt vor einigen Jahren oder vor 12, 15 Jahren haben wir damit angefangen in Deutschland mit diesen Bildern, dass diese, wo die privaten Fernsehsender auf den Markt gekommen sind, wo gesagt wurde, okay, da kriegt man diese Bilder los, und wo auch dieses Verlangen nach diesen Bildern war. Und dann haben die Öffentlich-Rechtlichen natürlich nachgezogen. Und wenn man sich heute die Bilder anschaut, die da auch so geschnitten werden, gibt es keine großen Unterschiede mehr zwischen privat und öffentlich-rechtlich. Man versucht das zwar zu haben, aber nochmal auf deine Frage, warum nicht? Solange ich die Kamera tragen kann, würde ich diesen Job auch weitermachen. Verdient man sehr viel Kohle damit? Das ist natürlich so ein Thema, das natürlich alle interessiert. Man kann davon gut leben. Also das heißt, man verdient ganz schön Kohle, wenn man das so sagt. Ist ja auch okay, ist ja auch ein anstrengender Job und mit sehr viel Stress behaftet. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, man beäugt euch so kritisch. Ich auch, muss ich sagen. Andererseits sind wir alle, wir die Zuschauer, ja auch Voyeure. Und wir wollen natürlich auch Bilder sehen. Auch wenn ein Unglück passiert ist, will man natürlich auch die Einzelheiten sehen. Vielleicht nicht die schlimmsten Einzelheiten, aber es ist eine Frage der Grenzziehung. Insofern ist euer Job natürlich auch wichtig und ein Teil der Informationsgesellschaft, in der wir leben. Ja. Also die, um da nochmal auf die Grenzen zu kommen, du hast natürlich schon, also ich als Reporter, der diese Bilder macht, als Journalist, der durch seine Kamera diese Bilder einfängt, die vor Ort geschehen sind. Ich kann es noch durch die Brennweite, durch Nah- oder Weiteraufnahmen einfangen und so sagen, okay, ich kann jetzt den Toten close zeigen, also ganz nah zeigen, oder ich kann ihn weiter weg zeigen. Letzten Endes entscheidet, was auf den Sender kommt, immer natürlich, der Redakteur. Den Beitrag schneidet. Natürlich, absolut, ja. Und wenn ich diese Bilder nicht mache, das heißt, wenn ich diesen Menschen nicht close aufnehme, dann macht es der Kameramann, der neben mir steht. Und dann ist es wieder darum, okay, es geht um Geld. Christian, ich danke dir für den Anruf und für das Gespräch. Angenehmen Abend. Alles Gute, wieder. Tschüss. Peter ist hier und Peter ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Okay, ich bin 44 Jahre alt. 44. Ich bin aus Hamburg. Ich bin Rettungsassistent seit 20 Jahren. Und ich muss direkt an meinen Vorredner anschließen. Dann muss ich mal Fernsehen mal leiser machen. Bitte. Es macht mich ein wenig aggressiv. Wenn du dir vorstellst, dass genau das, was der Kameramann jetzt von hinten filmt, diese Geschichte mit den abgetrennten Gliedmaßen oder Blut oder auch nicht, schwarz-weiß oder close oder auch nicht, und ich sitze in diesem Fahrzeug und hantiere, wie ich jetzt zitieren möchte, den Vorredner, an diesem Patienten herum, dann bin ich voll bei der Sache und versuche, ein Menschenleben zu retten. Ich bin also voll dabei und rette und mache und tue, was ich mal gelernt habe, und versuche, hier Leben zu erhalten. Und von hinten kommt ein riesengroßer Scheinwerfer und das filmt mich dabei. Das ist eine Situation. Die andere ist die... Das heißt, lass mich gleich fragen. Ist das ein Moment, wo du Wut hast und wirklich Aggression hast, auch in dem Moment? Ja. Lasst uns doch in Ruhe. Wir haben hier Wichtigeres zu tun, als von euch beleuchtet zu werden oder so. Das ist korrekt. In dem Moment schon. Und wenn ich dann erlebe, dass ich nach so einem Einsatz eben halt versucht habe, Menschenleben zu retten, und das passiert mir halt, ich denke mal zweimal die Woche, dass ich eben auch tote Menschen erlebe und reanimiere und versuche alles, was in meiner Macht steht, und diesen Tod erleben muss, davor stehe, hilflos, und wenn dann von hinten ein Kameramann dort steht und dieses einfängt, dann bin ich schon sehr aggressiv teilweise. Kann ich verstehen. Werdet ihr denn von Journalisten, von Reportern, Kameramännern auch behindert in eurer... Ja, auf jeden Fall. Auch. Bei der ganzen Geschichten ist es halt die Gaffereien auf den Autobahnen etc. pp. Wo also Publikum herrscht, die also alle Grenzen überschreiten, die man also sich gar nicht vorstellen kann. Das ist klar, dass das Publikum, dass es da wahrscheinlich Gaffer gibt, die euch zur Weißglut bringen. Ich meinte jetzt die Frage bezogen auf Journalisten und Reporter. Behindern die euch auch bei der Arbeit? Die behindern uns eher indirekt. Ich denke mal, wenn ich sehe, dass mich eine Kamera einfängt und ich das Gefühl habe, jetzt hier im Fernsehen zu erscheinen, als was weiß ich nicht, das will ich nicht in dem Moment. Das hätte ich Ihnen gerade fragen können, das wusste ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Darf man das eigentlich? Darf man dein Bild einfach so weitergeben, ohne dich vorher gefragt zu haben? Die tun es. Die tun es einfach. Die tun es. Ich wurde noch nie gefragt. Und ihr habt anderes zu tun, als euch dann in dem Moment darum zu kümmern. Richtig. Ne? Und ich denke, ich werde so einen Menschen auch nicht unterhalten in dem Moment. Du sagst, seit 20 Jahren machst du diesen harten Job als Rettungssanitäter. Richtig. Das heißt, dass du ungeheuer oft konfrontiert worden bist und ständig konfrontiert bist, auch mit schlimmstem Leid und mit Tod und Elend. Und das auch unvorbereitet teilweise. Was ist die Motivation, so einen Job zu machen? Die Motivation ist die, dass man diesen Job A gelernt hat. Das ist nichts anderes als wie ein Handwerk, was man gelernt hat. Man steckt in dem Job drin, man geht täglich zur Arbeit, sicherlich nicht mit dem Vorhaben, heute wieder mal Menschenleben zu retten, was auch ein Manko in unserer sage ich mal, Zunft ist, wo viele junge Leute eben in den Job hineingehen und sagen, ah, ich bin der Retter der Welt. Mhm. Und ich gehe in den Job und ich will hier heute Menschenleben retten. Die ziehen sich auch schon so an, die treten auch schon so auf. Mhm. Aber das wiederum, das Schöne an eurem Job ist ja, dass ihr wirklich Menschenleben retten könnt. Und auf der anderen Seite das Traurige ist, dass ihr eben sehr oft mit diesem ungeheuren Elend konfrontiert seid. Das ist korrekt. Und das ist gar nicht mal das Ding, dass ich am Patienten arbeite und Menschenleben rette, sondern das ist teilweise sehr oft das Ding hinterher. Mhm. Dass ich eben auch Patientenbegleiter bzw. Wegbegleiter dieser Patienten betreuen muss. Mhm. Und wenn ich dann erlebe, also ich habe heute oder gerade gestern, es ist heute gestern gewesen, einen Patienten in einem Garten, der von einer Leiter gestürzt ist, von einer Katze, war eine ganz normale Geschichte, da dort ein Herzinfarkt gehabt hat mit 60 Jahren und eben unvorbereitet in den Tod getreten ist und wir eben halt 10 Minuten zu spät gekommen sind und haben versucht, diesen Menschenleben aufrechtzuerhalten, alles getan haben, um uns zu reanimieren, das Ganze ungefähr 1,5 Stunden lang, mit Notärzten, um eben diesen Patienten nicht ins Fahrzeug zu schleppen und dann so schnell wie möglich ins Krankenhaus, wie es so oft heißt, sondern wir tun am Ort und Stelle, was wir tun können. Und dann zu erleben, wie dann eben die Tochter an Ort und Stelle zusammenbricht und dann den nächsten Notfall haben und der Ganze eben... Ihr müsst ja dann auch Psychologe sein in dem Moment, ne? Richtig. Ihr seid alles in einer Person. Richtig, aber nun kommt eben genau das, was du da sagst. Ich habe gerade versucht, diesen Menschen das Leben zu retten, habe es nicht geschafft, muss einsehen, dass der eben halt sterben musste und jetzt kommt der nächste Notfall auf mich zu. Ich nehme mich jetzt also gerade selber mal aus, ohne Zigarette rauchen und mal zum Fahrzeug gehen und was. Und dann passiert das. Und dann passiert das. Da bricht eben diese Tochter... am Ort des Geschehens zusammen und ich muss diese jetzt betreuen. Ich bin in dem Moment wohl nicht der Richtige eigentlich, der diese Patientin jetzt betreut. Aber dennoch musst du es tun, weißt du? Ich muss es erstmal tun. Es gibt Leute im Hintergrund, die dann telefonieren und sagen, hier muss mal jemand herkommen, vielleicht von der Notfallseelsorge etc. pp. Das ist gerade im Werden. Das ist also gerade seit dem 11. Dezember im Werden, dass wir also vieles tun hier jetzt in Norddeutschland, dass auch hier Kriseninterventionsteams gebildet werden, die zu solchen Notfällen kommen. Ja, 20 Jahre Dienst, 20 Richtig. Jahre Sanitäter, Richtig. Dienst, Rettungssanitäter. Kannst du sagen, wenn du so die Zeit zurück Revue passieren lässt, was das Schlimmste war, was du erlebt hast in den 20 Jahren? Was ist das Erschütterndste für dich? Ich denke nicht, dass es da Einzelschicksale gibt. Das ist immer wieder der Tod. Der Tod, den man dann begreifen muss. Begreifst du nach 20 Jahren den Tod? Nein, das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Ich denke gerade an den gestrigen Tag zurück, an diesen einen Patienten, immer wieder an dieses, was gerade gewesen ist. Ich habe versucht, ein Menschenleben zu retten und dieser Mensch ist immer unter meinen Fingern halt dahin geglitten. Dann bin ich der Letzte gewesen, der gestern Abend oder gestern diesen Patienten halt abdecken musste, bevor der Bestatter kommt, noch einmal eben halt aufräumen, unsere Werkzeuge dort wegnehmen, das nicht ganz so wüst aussehen zu lassen. Und dann dieser letzte Schritt, ein Laken über diesen Patienten zu decken. Dann steht man dort vor und sagt, Scheiße, man ist dann doch irgendwie da. Das sagt man immer noch nach 20 Jahren. Oder denkt das. Man sagt es wahrscheinlich nicht laut in dem Moment, aber. Man fühlt es. Ja, ich stelle mir auch äußerst beschwerlich oder schwer vor euch vor und belastend vor, wenn ihr zu Autounfällen kommt. Richtig. Wo die Körperteile vielleicht abgetrennt sind oder. Aber das ist gar nicht das Entsetzende. Das ist nicht das Thema. Diese abgetrennten Körperteile oder das viele Blut, was da rumfließt, ist mir im Grunde schiedegol. Ich habe meine Schutzkleidung, ich gehe da ran und tue etwas. Genauso anknüpfend auf meinen Vorredner, ich habe dieses ja nicht verursacht. Ich bin dorthin gekommen, um zu helfen. Und ich habe das gelernt und ich weiß, was ich tue. Ich habe meine Werkzeuge. Hat man in diesem Moment noch Mitleid oder geht man ganz professionell, cool, strategisch vor nach dem Motto, was muss man jetzt tun, um zu helfen? Das ist richtig. Ich denke schon, in dem Moment, wo es darauf ankommt, zu helfen, muss man cool und strategisch vorgehen. Gibt es manchmal Situationen, dass Menschen, die im Sterben vielleicht auf der Straße liegen, dir noch was sagen? Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ich habe schon Patienten erlebt, die vom Riesenstab auf dem Fenster gestürzt sind, der sogenannte Fenstersturz, sich das Leben genommen haben und teilweise einen halben Meter in der Erde vergraben waren und die wir dort nicht rauskriegten, weil es schlammiger Boden war im Garten und die halt, wo wir einsehen mussten, dass wir da nichts mehr tun konnten außer Schmerzbekämpfung, weil die halt einen halben Meter kleiner waren, als sie vorher mal waren und man das einsehen musste. Hier hilft keine Reanimation. Aber die waren noch bei Bewusstsein. Die waren voller Bewusstsein und sagten mir noch irgendwas, was ich deren Freundin halt mitzuteilen hätte oder sowas. Das ist hart. Aber wie, Peter, hält man das aus? Ich muss dich das wirklich auch noch viel mehr fragen als den Fotoreporter, weil du viel näher dran bist und viel konfrontierter bist mit dem Schicksal. Wie hält man das aus? Das hält man eigentlich, man redet sich ein, dass man eine Lederhaut hat. Man sagt, was redet man sich ein, dass man? Eine Lederhaut hat. Eine Lederhaut. Man bildet sich das ein. Man stellt ein Gerüst auf. man geht mit diesem Gerüst daran, man hat es gelernt, das stellt man auf, das geht gut, solange es halt eben gut geht. Und man geht an die Sache ran, man arbeitet handwerklich, man tut es. Der Notarzt kommt dazu und ist eben noch die, der Schutz für uns noch, der dann eben halt medizinisch handelt. Und man auch mal hört, was sagt der jetzt? Sag mal, hör auf. Oder also ich merke, dass du auch ein sehr zupackender Typ bist, so wie du das erzählst. Das ist korrekt. Gab es denn auch schon mal Phasen in dieser Arbeitszeit, dass du in diesen Jahren, dass du für dich so gedacht hast, ich kann das nicht mehr, ich muss irgendwie... Ja, doch. Bei so psychischen Ausnahmezuständen, die so gar nicht mal mit Blut zu tun haben, und sondern mit einer seelischen Zerknicktheit eines Patienten, der eben jahrelang gelitten hat und psychisch jetzt völlig ausrastet, den wir fesseln mussten, mit 4 oder 5 Polizisten, die das noch nicht mal geschafft haben, die also auch nur da mit Hilflosigkeit herangehen, und denen halt zu fesseln, das ist kein Verbrecher, der musste gefesselt werden, um sich selber eben halt nicht umzubringen. Den muss man fesseln, den muss man in eine Klinik anweisen für psychiatrisch Notfallpatienten. Und ja, da steht man irgendwo hilflos davor. Ja. Da hilft es nur, einen Zugang zu finden. Das heißt, also Zugang jetzt nicht den menschlichen, sondern den venösen, um ihm dann ein Medikament zu verabreichen, was ihn beruhigt. Man ist dann froh, dass er dann irgendwann beruhigt ist. Ja. Aber das ist der größte Kampf. Man steht da hinterher schweißgebadet vor einer Situation. Ja. Was hat's gebracht? Ja. Der Christian hat vorhin gesagt, dass ihm das immer so sehr zu Herzen geht, wenn es um Kinder geht. Ist das bei dir genauso? Nein, da muss ich dir eher zustimmen, da hast du vollkommen recht, dass mich eine 80-jährige Patientin genauso berühren kann wie ein 5-jähriges Kind. Du hast gerade den Satz gesagt, ich habe den Tod auch nach 20 Jahren und nach so starker Konfrontation nicht begriffen. Nein. Natürlich, wie kann man auch den Tod begreifen? Richtig. Hast du weniger Angst vor dem Tod durch das, was du bisher erlebt hast? Nö, das sehe ich nicht. Das heißt, du hast nach wie vor auch Angst vor Richtig. Dem Tod? Richtig. Ich glaube, ich beziehe das gar nicht auf mich. Aber liegt das denn nicht so nahe, wenn man all diese Dinge sieht, dass man gleich so überlegt, das könnte ich ja morgen auch schon sein. Ich könnte ja morgen auch, das so denkst du nicht. Nö. Ist nicht so. Wenn ich merke, dass ich mal selber meinen eigenen Tod nachdenke, dann denke ich es genauso wie der andere Mensch. Gibt es denn eigentlich in unter den Kollegen und auch mit den Ärzten so eine Art Galgenhumor, um vielleicht auch mit dem Leid umgehen zu können? Ja, natürlich gibt es den. Man macht auch Scherze, darüber Scherze. Fall, ja. Ich glaube, das ist aber auch korrekt und auch in Ordnung. Ja, unter uns wissen wir auch, wie es gemeint ist. Ne? Genau, so ist es. Man versteht die Kollegen und man weiß, wie es gemeint ist. Das darf nur kein anderer hören. Teilweise ist es schon sehr arg, was man da tut. Aber das ist wichtig. Kollegial darüber hinwegzukommen. Denn nach 10 Minuten Aufräumen des Fahrzeuges kommt der nächste Patient. Und dann muss man wieder dabei. Aber eben auf der anderen Seite auch, das müssen wir ja auch nochmal betonen, ihr leistet so viel Gutes und Wichtiges und habt so viel Glück auch schon gebracht den Menschen, nämlich dass ihr, weil ihr eben Leben gerettet habt, was ja auch ein irres Erfolgserlebnis dann auch für euch und für deine Arbeit ist. Ne? Gerade da möchte ich jetzt anknüpfen. Du hast mir jetzt sehr viel Lob ausgesprochen. Ich danke dir dafür und auch unseren Berufsstand. Aber gerade in unserem Berufsstand gibt es auch sehr viele Menschen, die das falsch interpretieren. Die treten halt vom ersten Moment ihres Berufsdaseins als Retter auf. Ja, ich bin der Retter der Welt und ich habe hier einen roten Anzug an mit goldenen Streifen und ich komme jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Das ist vielleicht eine Absorption der ganzen Story von vornherein. So war ich nie gewesen, aber das gibt es halt auch. Ja, dennoch finde ich wichtig, dass es Leute wie euch gibt. Und, ja, okay, das ist korrekt. Finde die tolle Sache, was du da gemacht hast und vor allen Dingen so lange gemacht hast. Ich danke für deinen Anruf und das Gespräch, Peter. Ich danke dir für die Sendung. Alles Gute, vielen Dank. Danke. Tschüss. 1.33 Uhr, 30 Sekunden, kleine Pause. Nur 34 auf die Sekunde, jetzt Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Berufe rund um den Tod. Ich möchte mich gerne und habe es ja gerade auch schon mit Leuten, mit euch unterhalten, die ihr direkt oder indirekt mit dem Tod beruflich zu tun habt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Kleiner Hinweis in eigener Sache, morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören bei Radio 1 Live. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Katrin und die ist 16 Jahre alt. 16 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Und du hast einen Beruf, der mit dem Tod zu tun hat? Ja, nicht wirklich. Ich wundere mich schon. Ja, und zwar bin ich sowas wie mein Vorgänger jetzt in der Leitung. Ich bin Rettungshelferin. Ja. Und ich habe Praktikum dieses Jahr gemacht im Bestattungsunternehmen. Aha, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Deine Rettungshelferin, das machst du so ehrenamtlich nebenher. Genau. Und hast jetzt ein Praktikum, so ein Schulpraktikum oder wie? Ja. In einem Beerdigungsinstitut? Ja. Ich hatte neulich schon mal jemanden, der mir das erzählt hat, und da war ich ganz baff, dass das überhaupt möglich ist. Und war ganz, ganz misstrauisch, aber habe danach viele Faxe bekommen, wo die Leute mir bestätigt haben, ja, man kann auch als Schüler in einem Beerdigungsinstitut ein Praktikum machen. Ja, aber nur mit Erlaubnis der Eltern oder der Erziehungsperson. Ja, genau, ja, ja. Mhm. Wie lange warst du in dem Beerdigungsinstitut? 2 Wochen. 2 Wochen. Warum bist du da hingegangen? Und zwar, weil ich halt Rettungshelferin bin und auch damit mal konfrontiert werden wollte, halt mit Toten. Aber du bist doch durch die Rettungshelferarbeit mit dem Tod konfrontiert. Und wie? Ja, nicht wirklich, weil ich bin jetzt seit 4 Jahren beim Roten Kreuz, mhm, und da habe ich halt in der Zeit nur 2 Leute sterben sehen. Mhm. Und wir Kleinen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, wir kriegen das gar nicht so mit, weil wir danach weggeschickt werden. Ich verstehe, an die ganz schlimmen Sachen lässt man euch noch nicht so sehr ran. Nee, noch nicht. Deshalb war deine Ambition oder deine Überlegung, ich möchte damit mal ganz hautnah und direkt in Verbindung kommen. Mit toten Menschen, mit Leichen. Oder? Genau. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich für ein junges Mädchen. Was genau hast du gemacht in dem Beerdigungsinstitut? Also ich habe die Leute mit gewaschen. Das hat man nicht machen lassen schon. Ja, mhm. Ich habe die halt mit gewaschen und ich habe auch mit angezogen, mhm, und halt zurecht gemacht. Und kannst du dich an deinen, wie lange liegt das zurück jetzt, dieses Praktikum? Das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Halbes Jahr. Dann kannst du dich sehr gut wahrscheinlich an deinen ersten Tag erinnern in dem Beerdigungsinstitut. Ja, mein erster Tag. Und zwar hatten wir da ein Kind, das 4 Monate alt war und dann plötzlich ein Kindstod gestorben ist. Mhm. Und die Eltern kamen halt da rein mit den Großeltern und haben uns dann halt gesagt, wie sie Beerdigung gerne haben wollten und so. Und da habe ich auch gedacht so, nee, ich glaube, das ist nichts für mich, du schmeißt das Praktikum jetzt. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, warum willst du das schmeißen in deinem Beruf? Weil ich möchte gerne Rettungsassistentin werden. Und in deinem Beruf musst du halt mit sowas umgehen können. Und deswegen bin ich halt nicht drin geblieben. Hast du denn das Kind dann auch gesehen? Das habe ich auch noch gesehen. Und den ersten Menschen, den du gewaschen hast, an welchem Tag? Also der erste Tag war die Konfrontation mit den Eltern. Und wann hast du den ersten? Am sechsten Tag. Am sechsten Tag. Ja. Bist du aufgeregt? Eigentlich schon, ja. War das ein älterer Mensch, oder? Ja, was heißt alt? 45. 45, also nicht so alt, ne? Nee, nicht. Wie kann man sich das vorstellen? Liegen die Leichen dann in diesem Beerdigungsinstitut in einem dafür vorgesehenen Raum ganz entkleidet und wäscht man sie? Oder wie geht? Wie hat man sich das zu denken? Nee, die haben noch dieses, im Krankenhaus, kennt ihr diese Engelshemdchen? Ja, klar. Mhm. Die haben die noch angehabt und ja, und dann, da war auch immer jemand bei. Und wie wäscht man Tote? Ganz normal, wie man noch alte Leute wäscht. Also der ganze Körper wird gewaschen? Ja, genau. Aber dann wird dieses Engelshemdchen doch irgendwann dann ausgezogen, ne? Oder ja, ja, genau. Aber ich habe nie den Genitalbereich gemacht, das haben immer die anderen gemacht. Mhm. Und dann ziehen wir die halt ganz normal an. Mhm. Du hast aber auch, hast du den Kopf oder das Gesicht berührt und gewaschen? Ja. Ja. Seltsames Gefühl sicherlich, ne? Ja, das kann man doch gar nicht beschreiben, wie das ist. Mit was wäscht man einen toten Menschen? Richtig mit Seife oder nur mit Wasser? Wir haben die mit Wasser gewaschen und Desinfektionsmittel. Mhm. Halt, da gibt's spezielle Sachen für. Und wurden die Menschen danach dann noch in irgendeiner Weise geschminkt oder irgendwie besonders zurechtgemacht oder gekämmt? Halt, gekämmt wurden die immer, aber auf Wunsch der Familien haben wir die auch geschminkt, so mit Puder. Mhm. Du sagst immer wir, du warst nie alleine mit nee. Mit einer, das nicht. Mhm. Doch, einmal schon. Und hattest du da Angst? Ja, eigentlich schon. Ja, verständlicherweise, aber wirklich. Hast du darüber nachgedacht, als du diesen Menschen, diesen toten oder die toten Menschen gewaschen hast, was die für ein Leben hatten, was die für ein Schicksal vielleicht hinter sich hatten? Ja, natürlich denkt man da auch drüber nach. Mhm. Bist du da traurig geworden? Am Anfang schon und irgendwann hat sich dann halt der Chef von, also mein Chef hat sich dann halt mit mir zusammengesetzt und hat mit mir halt darüber geredet und hat gesagt, das ist das Leben, das ist Mutter Natur. Und er hat halt auch gesagt, dass es ganz natürlich ist und wie ich das eigentlich verarbeiten kann. Ich muss halt denken, ich kann mich da eigentlich nur meinen Vorgängern anschließen. Man soll denken, ganz einfach, ich war es nicht, ich war daran nicht beteiligt, ich habe es nicht gesehen. Und so kann man das eigentlich verarbeiten und man kann das halt auch noch verarbeiten mit der Familie, wenn man sieht, halt kleine Kinder aufwachsen oder sonst irgendwas. Das hilft dann einen auch schon oder einfach nur drüber reden. Gab es in dieser Zeit, in den paar Wochen, auch hast du da auch Leichen gesehen, die aufgrund einer Krankheit vielleicht sehr entstellt schon waren oder sehr, sehr schlimm aussahen? Wir hatten eine, die hatte Krebs und das ist aber nach außen gewachsen. Und ja, das habe ich halt gesehen und ich habe halt 3 oder 4 Autounfälle gesehen. Da, wo man echt sagen kann, 2 Leute davon waren wirklich schon matt. Aber die machen wir auch nicht mehr sauber, die barren wir einfach nur noch auf. Aber was hast du gesehen? Ja. Das heißt, man konnte das Gesicht nicht mehr erkennen oder teilweise der Körper war ganz kaputt. Genau. Es geht ja immer auch nur auf Wunsch der Familie, die Leute wieder zusammenzuflicken oder sonst irgendwas. Und halt bei Bränden, wo Leute verbrennen. Hast du auch gesehen? Nee, die habe ich nur auf Fotos gesehen. Da kann man das zum Beispiel nicht machen. Mensch, Katrin, mit 16 Jahren so ein Praktikum zu machen. Wie war denn das, wenn du dann nach, wie viele Stunden am Tag hast du gearbeitet? Wahrscheinlich 8 Stunden am Tag. Wenn du dann abends nach Hause gekommen bist, dann musst du doch völlig fertig mit Nerven gewesen sein, oder? Nein, weil ich von Anfang an, seitdem ich beim DRK halt bin, gesagt gekriegt habe, ich muss Beruf und Privates trennen können. Natürlich habe ich an einigen Tagen... Sagt man so, ne? Aber... Ja, natürlich. Aber du hast es zu Hause wahrscheinlich schon erzählt, deinen Eltern, was dir widerfahren. Ich habe mit meiner Mutter drüber gesprochen, ja. War die denn von Anfang an auch damit einverstanden, so richtig, dass du das wolltest, oder musstest du sie überzeugen? Ich musste sie überzeugen. Was haben denn so deine Freundinnen oder Freunde gesagt? Haben die nicht gesagt, das ist die Todeskatrin oder so? Die sind hingegangen und haben eigentlich nur gesagt, wie kannst du nur, die sind doch tot und das ist doch ekelhaft. Und dann habe ich gesagt, ja super, wenn ihr später tot seid und irgendein Bestattungsunternehmer kommt, soll er dann auch sagen, den will ich nicht anpacken, weil der tot ist. Hast du gemerkt, dass die in dieser Zeit, wenn du da gearbeitet hast, so ein bisschen auf Distanz zu dir gegangen sind oder dich vielleicht gar nicht anfassen wollten, weil die dachten, die hat ja vor ein paar Stunden noch eine Leiche gewaschen? Nee, im Gegenteil. Die sind halt gekommen und haben gefragt, wie war es denn? Die waren neugierig. Waren heute sah, natürlich. Bist du auch in Kontakt gekommen, öfter, sodass ich sogar intensiver mit trauernden Menschen, mit Angehörigen? Ja, mit denen musste ich mich halt auch unheimlich viel unterhalten, weil die halt in einem Bestattungsinstitut halt gesagt haben, wir können dir jetzt am Tag, da waren vielleicht 10 oder 12 Anmeldungen, zum Beispiel abholen vom Hospiz oder vom Krankenhaus irgendwo hinbringen. Ja. Und da haben die gesagt, das können wir dir nicht zumuten, 10 bis 12 Leute am Tag. Und bleib einfach hier, unterhalte dich mit den Leuten und frag. Das heißt, du bist mit dem Leichenwagen nie rausgefahren, sondern das ist halt alles in dem Institut stattgefunden, wie du gearbeitet auch hast. 3-mal am Tag bin ich mitgefahren. Ach doch, auch mit rausgefahren? Ja. Das heißt, du warst auch in Wohnungen, wo jemand verstorben ist? Ja. Auch sehr schlimm wahrscheinlich, ne? Dann mit den Angehörigen zusammen zu sein und... Da ist eine Frau, die hat alleine gewohnt und die ist 86 gewesen. Und ihre Kinder wohnen auch im Ausland und so und die hat dann halt einen Herzinfarkt gekriegt und ist daran auch gestorben und lag noch 2 Wochen lang in der Wohnung, bis man das erst gerochen hat. Und da bist du mit reingegangen in diese Wohnung? Da bin ich mit reingegangen, ja. Diese Wohnung muss doch bestialisch gestunken haben. Ja. Und wie sah die Frau aus? War das im Sommer? Ja, das war im Sommer dann, ne? Ja, so im späten Sommer. Ja, wie war der Zustand der Frau? Naja, wie man es nimmt, die war halt ziemlich blass, hat auch schon ein bisschen sich angefangen zu verfaulen und so. Ja, wie soll man das beschreiben, ohne irgendjemanden Ekel zuzuführen? Es war nicht so toll, wie sie aussah. Da waren dann 2 Männer dabei und du, oder 2 Leute von dem Beerdigungsinstitut und du? Und dann habt ihr diese teilverweste alte Dame, musstet ihr dann in einen Sarg betten und das alles so herrichten dann? Ja. Und da hast du auch richtig mit angefasst und... Ich habe die mit in diesen Koffer, sagen wir dazu, reingetan und ich habe sie dann halt, ich sag jetzt mal zu Hause im Beerdigungsinstitut, habe ich sie halt dann mit auf den Tisch gelegt, aber weiter habe ich nichts gemacht. Ich bin völlig baff, Katrin, dass du das so cool alles gemacht hast und jetzt auch so völlig cool erzählst. Ich glaube, dass ganz vielen Leuten, die jetzt zuhören, der kalte Schauder in den Rücken runterläuft. Ja, und gut, dass es um diese Uhrzeit keine Essenszeit ist. Ja, ganz genau. Ja, also wenn das jemand so erzählt, der lange in dem Job als Bestatter arbeitet, na gut, aber du als junges Mädel und dann als Schülerpraktikantin ist das schon eine harte und erstaunliche und respektable Nummer eigentlich, die du mir da erzählst. Eine Frage noch zu dem Geruch. Kriegt man denn diesen Geruch überhaupt aus der Nase, wenn man dann nach Hause kommt und duscht und Abendbrot essen will oder so? So nach 4-5 Stunden ist der dann mal weg. So lange ist der noch da? Ja. Hattest du denn überhaupt Appetit während der Zeit? So die ersten paar Tage nicht, aber nach dem 5. Tag habe ich gesagt, es schmeckt aber doch. Doch. Hast du auch während der Arbeitszeit essen können? Am Anfang auch nicht, nein. Stelle ich mir auch ganz schwer vor. Zwischendurch dann mal... in Hamburger essen oder ein Würstchen oder so, ist ja irgendwie alles... Ja, musst dir vorstellen, du fährst nach McDonald's, holst dir was zu essen und dann in dem Moment kommt, ja, es kommt gleich ein Toter, den musst du waschen und dann denkst du dir, auch sehr appetitlich. Also, ich höre aber dennoch daraus, wie du das jetzt erzählt hast, dass das eine gute Erfahrung war für dich. Ja, eigentlich schon. Und du bereust es nicht, dass du da hingegangen bist? Nein. Nein. Ich glaube auch, dass das eine sehr wichtige Erfahrung ist, auch für einen jungen Menschen, so etwas zu erleben. Ich kann nur meinen Hut vor dir ziehen, dass du das so durchgezogen hast. Dankeschön. Und du möchtest auch in den Beruf gehen, von dem Peter gerade erzählt hast, als Rettungsassistent. Aber das stimmt nicht immer, dass die jungen Menschen hingehen und sagen, oh, ich bin jetzt der Retter der Welt. Das stimmt nicht. Das sind nur ganz, ganz wenige Prozent. Bestimmt sind es nicht alle. So hat er es sicher auch nicht gemeint. Aber es hat ihn geärgert, dass es einige tun, ne? Weil der ganze Beruf dadurch so ein bisschen diskreditiert wird. Ja, aber ich wollte auch noch dazu sagen, jetzt von wegen, wenn wir zu den Patienten kommen und den retten wollen und Kameras und sowas auch in der Nähe sind, man kommt sehr schwer an den Patienten dran. Mhm. Also auch eine kritische Haltung gegenüber den Journalisten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, zwar nicht vor allen, aber trotzdem. Gut, dass ihr das auch mal so hier erzählt und von eurer Warte aus berichtet. Ja. Ich danke dir auch für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute, Katrin. Ich dir auch. Dankeschön. Und noch einen schönen Arbeitstag. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. 21 Jahre alt und er heißt Thomas. Guten Tag. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Hallo Thomas, mit was hast du beruflich zu tun? Was machst du beruflich? Ja, also ich bin Medizinstudent. Aha. Und da bleibt nicht aus, dass man im Laufe des Studiums dann halt so einen Präparierkurs macht. Und den mache ich halt im Moment. Also man seziert halt eine Leiche mit Kommilitonen. Da gibt es ja viele Horrorfilme mittlerweile, ne? Aus diesem Genre. So Medizinstudenten und diese großen Säle, wo die Leichen dann auf diesen blanken Metallbaren liegen. Ist ja, also so ist es ja eigentlich auch. Also jetzt nicht, was da alles drumherum geschmückt wird und so. Aber von der Realität ist es so, dass es alles in einem großen Saal stattfindet. Also das gehört zur Grundausbildung, müssen wir sagen, des Mediziners ist im Grundstudium, ne, soweit ich informiert bin, müsst ihr das machen und so und so viele Stunden absolvieren in der Pathologie. Ne? Ja, nee, das hat jetzt noch nichts mit Pathologie oder so mit der Fachrichtung zu tun, also dass man untersuchen würde, woran denn jetzt gestorben ist, sondern einfach nur, dass man sich die Anatomie des Körpers klar macht. Ja, also, genau. Wie viele Leichen liegen da in so einem Seziersaal? Ja, also das sind bei uns zwei kleinere Säle und das sind dann insgesamt vielleicht, 40 bis 50 Leichen sind das bestimmt. So viele. Liegen die alle nackt auf diesen Behaaren? Nee, während man daran arbeitet, natürlich. Wenn man nicht daran arbeitet, dann werden die in so ein Formalintuch eingelegt und mit einer Plastikplane abgedeckt. Ist die Plastikplane durchsichtig? Ja, aber das Tuch ist nicht durchsichtig. Man sieht die Körper nicht. Sind das Menschen aller Altersschichten und Frauen und Männer oder gibt es bevorzugt Ältere oder wie? Ist ja, völlig gemixt. Es sind hauptsächlich halt ältere Leute, die dann kurz vor ihrem Tod einwilligen, dass das mit ihnen gemacht werden darf, weil das darf ja auch nicht einfach so gemacht werden. Und also sind hauptsächlich ältere Leute, aber bunt gemischt, also Männlein und Weiblein. Ist das für den Medizinstudenten eigentlich egal, ob es ein älterer Körper ist oder ein jüngerer? An sich schon, weil die Strukturen ja die gleichen sind. Es ist natürlich klar, dass bei einem 25-jährigen Mann die Muskeln wesentlich besser ausgeprägt sind als bei einer 80-jährigen Dame. Das ist klar, aber so von der Grundsache her ist es eigentlich das Gleiche. Was genau hast du jetzt schon an einer Leiche machen müssen? Man hat dann halt ein gewisses Gebiet, was einem zugeteilt wird. Also ich habe den Arm zum Beispiel. Mhm. Man arbeitet zu acht an einer Leiche. Mhm. Das ist auch eine ganz schöne Platz, also eine Platznot da. Und da habe ich die Haut abgetrennt, gewisse Muskeln freigelegt und Arterien und Venen freigelegt, Nerven. Was passiert, wenn du die Haut abgetrennt hast? Was passiert mit dieser abgetrennten Haut? Die verbleibt am Körper, weil die nachher wieder zum Zudecken des Körpers benutzt wird. Ach so, aber es wird nichts abgeschnitten vom Körper? Oder abgenommen? Schon, ja. Doch. Was also, passiert dann mit den Dingen, die vom Körper abgeschnitten werden? Die werden entsorgt, wie das auch in der Klinik mit Operationsabfällen oder so geschieht. Also da steht ein Eimerchen neben euch und dann kommt das alles rein? Ja, also hauptsächlich so Sachen wie das Fett, das entfernt wird oder Sachen, die man halt jetzt nicht in dem Sinne darstellen will oder die anatomisch relevant sind. Du sagst, das wird entsorgt. Wie wird das verbrannt oder wird das beigesetzt oder wie geht das? Das bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher, aber ich gehe davon aus, dass es verbrannt wird. Mhm. Mhm. Also auf jeden Fall wird es als Sondermüll entsorgt. Guckst du dir die Gesichter auch an? Naja, natürlich, klar. Die liegen ja alle ganz normal da. Interessieren dich die Gesichter auch? Denkst du da an ein Individuum oder denkst du in erster Linie an den wissenschaftlichen Gegenstand, der da vor dir liegt? Also am Anfang und auch mittendrin hat man immer mal wieder so eine Phase, wo man sich irgendwie denkt, was mache ich jetzt hier eigentlich? Da liegt ein 75-jähriger Mann vor mir oder so und man denkt natürlich schon an die Geschichte, die dieser Mann hat, ne? Dass da 75 Jahre Leben vor einem liegen und damit auch Emotionen und alles mit verbunden sind. Aber in dem Moment, wo man daran arbeitet, ist man eigentlich eher damit beschäftigt, gewisse Sachen jetzt darzustellen und also die Muskeln schön rauszuschneiden, die Sehnen freizulegen, die Knochen oder weiß ich was. Genau, ja. Gab es schon eine Situation, wo du dich doch geekelt hast, wo du dachtest, ja, eigentlich nicht. Also, dass ich mich geekelt hätte, nicht. Nur, dass das, dass einem das gewisse Sachen dann ein bisschen sonderbar sind, wenn man zum ersten Mal einen Muskel anfasst oder wenn man zum ersten Mal in irgendwo reinfasst, was halt wirklich ungewohnt ist, aber was eigentlich auch nicht anders ist, sag ich mal, wenn man in einen Pudding reinfassen würde oder sonst wie. Also es ist ja nicht irgendwie was ganz Abnormales. Hat es dich gegruselt schon mal, wenn es dich schon nicht geekelt hat, hat es dich schon mal gegruselt? Jetzt während der Arbeit oder auch in der Freizeit? Nö, eigentlich nicht. Also ich habe da kein Problem jetzt in dem Sinne. Wie ist denn das eigentlich mit dem Geruch? Nach was riecht es in diesen Sälen? Nach Desinfektion oder? Ja, also die sind ja eingelegt, die Körper, um die haltbar zu machen, damit wir die noch über eine längere Zeit untersuchen können. Mhm. Ansonsten würden die auch dem natürlichen Verwesungsprozess unterliegen. Mhm. Und da werden die mit so einem Formalin eingelegt und dieser Geruch, der beißt einem auch in der Nase und in den Augen. Und man hat den auch noch in den Klamotten dann, wenn man nach Hause fährt. Also das dauert auch eine Weile, ehe das raus ist. Wahrscheinlich ist dieser Geruch nicht so schlimm wie der Geruch einer verwesten Leiche, von der die Katrin gerade erzählt hat. Ja, das ist gut möglich, ich weiß nicht genau. Wie ist das eigentlich mit den Gedärmen der Leiche, mit denen ihr es zu tun habt? Sind die Därme sauber oder sind da noch Essensreste drin? Also das ist alles so, wie es beim Tod da gewesen ist, den wird nur auf gewisse Art und Weise präpariert, also diese Haltbarkeit wird gemacht. Mhm. Ansonsten wird da eigentlich nichts verändert, es sei denn, dass gewisse Ärzte da noch was dran üben, sag ich jetzt mal. Mhm. Wie viele Stunden insgesamt muss man absolvieren als Medizinstudent? Also es ist jetzt dreimal in der Woche und da ist man in der Zeit von, was war nicht so, 18 Wochenstunden oder so. Und das zieht sich halt über ein Semester. Ist doch schon eine ganz schön lange Zeit dann. Also ja, es ist auch, ist auch sehr viel zu lernen und es ist auch sehr, sehr, sehr schwierig. Also das ist ja nicht nur alles grob, wenn man sagt, ein Arm oder so, das besteht ja aus zig Einzelteilen, die man dann alle können muss und die auch. Ich war in der Ausstellung, du wahrscheinlich auch als Mediziner, in der Ausstellung Körperwelten. Ja, also so muss man sich das auch vorstellen. Und das ist ja fantastisch, da sieht man nun wirklich alles, wie der Körper gebaut ist. Hast du, nachdem du das alles so gesehen hast, nachdem du diesen geöffneten menschlichen Körper gesehen hast, hast du da mehr Respekt vor dem Körper, vor dem Leiblichen oder gibt es andere Gefühle? Naja, man denkt sich schon irgendwie, was für ein Wunder, dass das eigentlich ist, wie das sich alles, allein wie das sich so aufbaute, dass das so differenzierte Strukturen annimmt. Muss ich ja sagen, als ich in Körperwelten war, habe ich das auch gedacht. Was für ein Wunderwerk dieser Körper ist, ne? Was für ein Irre. Das alles auch funktioniert, reibungslos. Ja, absolut. Mit den, allein die Steuerung von irgendwelchen Bewegungen oder so, ne, wenn man es jetzt überlegt. Ja. Deswegen war ich so froh, dass es diese Ausstellung gab, dass wir normale Menschen auch sich, dass wir uns sowas mal angucken können, wo eigentlich sonst nur die Mediziner hingucken dürfen. Ne? Ja, es gab ja große Diskussionen drum. Ne? Die ich absurd fand, diese Diskussion. Ja. Völlig bescheuert. Ich fand, das war mit der höchsten Ästhetik und Pietät gemacht, ja, diese Ausstellung. Und man konnte nur lernen daraus. Ne? Also egal, das ist ein anderes Thema. Ja, denke ich auch. Weißt du, was mit diesen, mit diesen auseinandergeschnittenen Leichen dann letztendlich passiert? Ja, die werden, dann nach Ablauf des Kurses, werden die, wie jede andere Leiche auch, beigesetzt. Also das wahrscheinlich anonym beigesetzt, ne? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, ach so. Ah, ja. Wenn Angehörige da sind, das ist natürlich für die auch schwierig. Wenn der Verstorbene einwilligt, natürlich diese Untersuchung bzw. diesen Prozess mit sich machen zu lassen. Würdest du dich auch dafür zur Verfügung stellen? Ja, habe ich mir auch schon oft überlegt und ich denke mal, ich könnte mir das schon vorstellen. Mhm. Ich bin auch damit einverstanden, dass wenn ich sterbe, dass meine Organe noch weiter verwendet werden können. Ich kann es mir für mich auch vorstellen. Ist doch okay, wenn man da noch den Menschen dienen kann und der Wissenschaft dienen kann. Also ich finde es auch ein schönes Gefühl, wenn man sagt, man selber oder für sich selber denkt, man lebt nicht mehr, aber man hat jemanden anderen zum Leben geholfen so, oder ganz genau. Leben geholfen. Also gute Einstellung. Danke für deinen Anruf, Thomas. Ja. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Jetzt habe ich noch einen Thomas, der ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Du hast auch von einem Beruf zu erzählen. Ja, genau. Ich kann auch vielleicht zum Schluss der Sendung das Thema ein bisschen abrunden. Nämlich? Ich bin nämlich Nachlasspfleger. Nachlasspfleger? Das heißt, ich komme immer dann ins Spiel, wenn jemand verstirbt, der keine Angehörigen hat oder wo niemand das Erbe antreten will. Also wo man sagt, das ist jetzt überschuldet oder so und damit möchte ich nichts zu tun haben. Dann kommt von Amts wegen ein sogenannter Nachlasspfleger. Das heißt, du bist ein Beamter und bei einem Gericht eingestellt oder bei einer Behörde? Nein, das habe ich im Vorgespräch schon kurz gesagt. Ich bin nicht angestellt in irgendeiner Art und Weise, sondern ich bin Freiberufler in der Sache. Ach. Das heißt, wenn niemand sterben würde, theoretisch, oder alle, die sterben, Angehörigen haben, wäre ich eine Zeit lang ohne Job. Bin auch im Vorgespräch darauf angesprochen worden, ob ich mich so ein bisschen wie ein Leichenflederer fühlen würde. Mhm. Das tue ich gar nicht. Also du bist ein staatlich vereidigter. Genau, Mensch. Ja, man wird, das nennt sich Bestallungsverfahren, da wird man also öffentlich bestellt, das gibt dann einen rechtmäßigen oder einen Beschluss beim Amtsgericht und dann tritt man halt in die Rechtsnachfolge des Verstorbenen ein, so wie das Erbe auch tun würde. Es kann passieren, dass du konfrontiert bist mit einer alten Dame, die ein hohes Vermögen vielleicht gesammelt hat im Laufe ihres Lebens, vielleicht eine Million. Das hab ich schon gehabt. So, und die aber keine Angehörigen hat und letztendlich niemand da ist zum Erben. Und du musst das dann organisieren, wohin das Geld fließt. Genau, das sind zwei verschiedene Aufgaben, die ich normalerweise habe. Einmal alles abzuschließen, was der Verstorbene nicht mehr machen konnte. Beispielsweise die ganz normale Versicherung kündigen oder bekannt geben, der ist verstorben. Das Telefon kündigen, die Versorgungsverträge, Gas, Wasser, Strom und so weiter. Und dann auch je nachdem, wie der Fall gelagert ist, die sogenannte Erbensuche. Was passiert denn eigentlich dann mit so einer Erbschaft, wenn definitiv kein Erbe da ist und es ist eine hohe Summe vorhanden? Was passiert mit dem Geld? Das würde im Endeffekt, oder das fällt im Endeffekt dem Staat dann zugute. Ach so. Das geht an die Staatskasse, die meine Kosten werden daraus erstattet. Das heißt, meine Aufwendung, was ich nachweisen kann an Stunden, die ich verbraucht habe, um da jemanden zu finden, der eventuell erben könnte. Wer beaufsichtigt denn dich wiederum, dass du nicht schummeln kannst und dir vielleicht von der Million mal so ein Hunderttausender abziehst? Das macht erstmal das Amtsgericht. Da muss ich also genau über jeden Schritt Rechenschaft ablegen. Und ich muss auch, wenn ich in den Haushalt reingehe, ist der erste Schritt immer die sogenannte Vermögenssicherung. Man kann ja auch in dem ärmlichsten Haushalt vermuten, da liegt vielleicht eine wertvolle Briefmarkensammlung oder auch eine wertvolle Geige, was ich schon gehabt habe. Wie wird man sowas? Kann man das, ist das ein Ausbildungsberuf? Das ist kein klassischer Ausbildungsberuf. Ich selber bin da per Zufall dran gekommen. Ich bin im öffentlichen Dienst und habe da Kenntnis drüber bekommen, dass es einen solchen Job freiberuflich gibt. Ach so, hast du dich schlau gemacht? Ich habe mich dann beworben, man wird dann auf Zuverlässigkeit geprüft, dergleichen, und tadellosen Leumund hat, weil man da auch teilweise sehr viel Verantwortung hat. Hast du denn viel zu tun? Gibt es oft diese Fälle, wo das alles ungeklärt ist? Es gibt die oft. Es wird auch so, die Kollegen auch von mir werden natürlich so eingesetzt immer, wie Fälle da sind. Das heißt, man verteilt immer gleich. Und wenn niemand oder wenn der Markt einfach, weil die Gemeinde nicht mehr hergibt, in Anführungszeichen, dann würde niemand mehr Neues als berufsmäßiger Nachlasspfleger bestellt werden. Aber dein Beruf hat nun auch immer mit Tod zu tun. Immer mit Tod, Tod, ja. Wo kein Nachlass da, kein Tod. Nee, umgekehrt. Wo kein Tod da, ist auch kein Nachlass. Genau. Jetzt ist unsere Sendung gleich zu Ende, Thomas. Ja, aber interessant, auch noch mit dir geredet zu haben. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber in unserem Land ist alles, was ja auch richtig ist, alles geregelt und geht seiner Ordnung nach. Ich danke dir. Auch geregelt werden. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio bei 1Live. Also wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt, und wir sehen und hören uns wieder übermorgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht trotz des ernsten Themas. Alles Gute. Ciao.